Mord ist ein Kinderspiel von Tauno Ilirosi, aus dem Finnischen übersetzt von Arno Pykynen-Stona und Friedbert Stona. Die Regie hat Oswald Döbke. Morgen, Martina. Morgen. Haben Sie sich die Sache überlegt? Nein. Nicht? Das war die Antwort. Nein. Einfach alle mal nein. Ich fürchte, es ist Ihre einzige Chance, Martina. Dass man mich für verrückt erklärt? Dass man Sie auf Ihre Zurechnungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat untersucht. Abgelehnt. Kategorisch, verstehen Sie? Ich bin ein stinknormaler Mensch. Mag sein, dass ich beim ersten Verhör ein bisschen verworren dahergeredet habe. Das war aber auch kein Wunder nach der Geschichte. Man sollte meinen, dass die Verteidigung wenigstens das einsieht. Die Frage ist nicht, was ich einsehe, sondern was das Gericht Ihnen glaubt. Und das wäre noch am ehesten, dass ich nicht ganz bei Trost bin. Vielen Dank. Bitte. Aber eine kleine Störung im Affekthaushalt täte es auch, zur Tatzeit, wenn möglich. Pardon, aber in Haushaltsdingen war ich immer sehr penibel. Ich verstehe Sie nicht, Martina. Sie als Polizist... Ehemaliger Polizist. Ich bin entlassen. Schön, als ehemaliger Polizist. Sie sollten jedenfalls wissen, was für Sie gut ist. Ich fürchte wirklich... Es ist Ihre einzige Chance. Sie sollten sich untersuchen lassen. Sie leiden unter Wiederholungszwang. Martina! Ja? Schön. Was erwarten Sie von mir? Dass Sie mir zuhören. Dass mir verdammt nochmal endlich einer zuhört! Bitte. Erzählen Sie. Wir waren 8. Der ganze Winterkurs. Berufliche Weiterbildung, wissen Sie. Sowas gibt's jetzt auch bei der Polizei. 8, ja. Kommissar Monkey, Oberinspektor Talvia und die 6 Inspektoren unserer Abteilung. McKinnon, Aro, Laurela, Linkola, Ouleinen und ich. Es war unser letzter Tag. Da werden wir. Meine Herren, die Villa Karela. Erbaut von unserem ehemaligen Kollegen Karela. Und im Ferienwerk der Polizei vermacht von der Witwe Karela. Es möge ihr vergolten werden. Na, stattlich, meine Herren, wie? Jawohl, Herr Kommissar. Sagenhaft. Was sagst du dazu, Martina? Nichts. Ich fand den Kasten scheußlich. Dabei hätte ich nicht mal sagen können, warum. Es war weniger etwas Äußerliches. Man sah ja auch nicht viel davon um 9 Uhr morgens im Dezember. Es war so ein Gedanke, dass der Mensch, der das entworfen hatte, nicht normal gewesen sein konnte. Hereinspaziert, meine Herren. Ja, willkommen in der Villa Karela. Es ist uns eine Freude, Herr Kommissar. Eine ganz besondere Freude, möchte ich sagen. Kalt ist es. Vielleicht sollten wir den Kamin anmachen. Und die Fenster auf. Die Luft ist schlecht. Wie sieht eigentlich das Tagesprogramm aus? Ein freier Tag heißt freier Tag, Ohlein, weil es Ihnen frei steht, was Sie damit anfangen. Ja, wenn Ihnen nichts anderes einfällt, dann amüsieren Sie sich. Jawohl, Chef. Ich krieg die Fenster nicht auf. Zugekittet, wegen der Kälte wahrscheinlich. Na, wie wär's denn mit dem Oberlicht, Martina? Entschuldigung. Kommissar Monkey. Es wäre auch das erste Mal gewesen, dass er sich eine Gelegenheit hätte entgehen lassen. Nicht, dass er es offen ausgesprochen hätte. Aber der Ton, das Gesicht, sogar seine Körperhaltung gaben zu verstehen, Martina, Sie sind ein Idiot. Ja, andererseits, Ohlleinen hat recht. Wo wir schon hier sind, können wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Will sagen... Wir könnten ein paar Lektionen wiederholen, nicht wahr, meine Herren? Treffpunkt 11 Uhr hier in der Halle. Noch Fragen, Oleinen, außer weil es was zu essen gibt. Also ich weiß wirklich nicht. Ja, schon gut, schon gut, schon gut. Ich weiß, Sie haben es mit den Drüsen. Im Übrigen essen wir um 16 Uhr. Einen halben Kilometer von hier gibt es ein Hotel. Wir sind angemeldet. Sonst noch was? Wie lange bleiben wir? Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie mich das schon auf der Herfahrt gefragt, Martila. Inzwischen hat sich nichts geändert. Wir werden um 20 Uhr abgeholt. Schmieriges Aas. Monkey und die anderen gingen. Ich blieb allein in der Halle zurück. Die Tür zum Museumszimmer stand offen und ich ging hinüber. Ein merkwürdiges Museum. Überall Verbrecherwerkzeug an den Wänden. Dietriche, Schlüssel, Messer und Pistolen. An einer Wand Fotos und Zeitungsausschnitte. Ich blieb vor dem Bild des Würgers von Venezari stehen. Scheint verrückt gewesen zu sein. Wie? Ach du. Verrückt wer? Carilla. Wahrscheinlich. Wenn einer sowas sammelt. Wann ist er eigentlich verschwunden? Irgendwann in den 60ern. Und der Fall ist immer noch ungeklärt? Nee. Selbstmord vielleicht? Möglich. Vielleicht aber auch nur abgehauen. Sowas kommt vor. Oder Mord? Oder Mord. Und die Witwe hat dann eine Pension aufgemacht? Ja. Martina. Ja? Hör zu, Martina. Wenn mir... Ich meine... Wenn mir etwas zustoßen sollte... Wieso zustoßen? Später. Hallo. Hallo. Wohin führt die Tür da? Keine Ahnung. Man kann ja mal nachsehen. Die beiden gingen. Ich war wieder allein und überlegte mir, was Mackie denn wohl gemeint hatte. Ich sollte es bald erfahren. Dann kam Laurila. Ganz schön nobel von der alten Dame, uns das alles zu vermachen. Hm. Weißt du eigentlich, was wir hier sollen? Unseren freien Tag verbringen. Tatsächlich. Ja, was denn sonst? Uns Monkeys Vorträge über unsere Blödigkeit anhören. Der Alte opfert seinen Sonntag nur, um uns unseren zu verderben. Kommst du mit nach oben? Nein, wir sehen uns dann. Bisschen eng für uns beide, was? Allerdings. Die Treppe ging auf einen langen Flur. Ein Waschbecken, rechts und links die Zimmer der ehemaligen Pension. Ich habe in ein paar hineingesehen. Bett und Schrank, ein paar Hocker, überall das Gleiche. In einem habe ich mich dann aufs Bett gelegt. Als ich aufwachte, war es 11. Ja, meine Herren. Und nun war es gar nicht meine Absicht, Ihnen einen großen Vortrag zu halten. Ich wollte vielmehr vorschlagen, dass wir einmal ganz ungezwungen, im offenen Gespräch sozusagen, über Fragen der Verbrechensbekämpfung reden. Vielleicht gibt es Dinge, die Sie besonders beschäftigen. Probleme, schwierige Fälle. Der Carilla-Fall würde mich interessieren. Warum? Nun ja, er ist schließlich hier im Haus ermordet worden und... Hatten Sie mit dem Fall zu tun, Linkola? Ich? Nein, ich war damals ja noch... Woher wissen Sie dann, dass Carilla ermordet wurde? Ich habe davon gehört. Glauben Sie alles, was Sie hören? Nein, natürlich nicht. Sehen Sie? Sind Sie 100% sicher, dass er nicht ermordet wurde, Chef? Reichen Ihnen 95, Aaron? Blieben 5 für Mord. Für Selbstmord, wenn Sie mich fragen. Aber nehmen wir einmal an, er wurde ermordet, wenn Ihnen der Gedanke so sympathisch ist. Frage 1, wo ist die Leiche? Ja. Versteckt. Frage 2, warum hat man sie nicht gefunden? Auf Kilometer im Umkreis ist hier jeder Quadratzentimeter untersucht. Sie ist gut versteckt. Ich habe mich mit der Geschichte ein bisschen befasst. Ach, und Sie? Wann? Und wie? Als sie schon lange bei den Akten war. Das meiste habe ich aus alten Zeitungen. Alten Zeitungen? Aro, ich bitte Sie. Sie haben damals tatsächlich viel darüber geschrieben. Und eine Mordgeschichte daraus gemacht. Obwohl nichts, aber auch gar nichts auf einen Mordfall hingewiesen hat. Ich war damals dabei, meine Herren. Ach, Und warum hat man den Fall überhaupt untersucht, wenn man nicht an ein Verbrechen geglaubt hat? Seine Frau hat darauf bestanden. Und dann war Karela natürlich selber Polizist. Aber die Sache ist nie aufgeklärt worden. Offiziell nicht. Faktisch ist sie geklärt. Zu 95%, wie gesagt. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass Karela unter falschem Namen das Land verlassen hat. Warum? So etwas kann 1000 Gründe haben. Wo ist eigentlich McKinnon? Schläft. Glücklicher Mensch. Matila, hätten Sie die Freundlichkeit, ihn zu wecken? Jawohl, Chef. Das Verhältnis zwischen Polizei und Presse... Auf dem Weg nach oben war mir... Wie soll ich sagen? Ich hatte plötzlich ein ungutes Gefühl und kehrte um. Trotzdem gibt es Fälle, wo die Presse der Polizei geholfen hat. Beispiel? Was ist, Matila? Er war nicht da. Ja, dann suchen Sie ihn verdammt nochmal. Ja. Wozu sind Sie Polizist? Das, jawohl, Chef. Der Würger von Venezari wurde nur deshalb gefasst, weil man Hinweise aus der... Ich ging ins Museumszimmer. McKinnon war dort. Er lag auf dem Bauch und hatte einen Dolch im Rücken. Na, haben Sie ihn gefunden? Ja, ich fürchte nur, er ist tot. Tot? Dort drinnen? Ja. Alles durchsuchen. Schnell, Chef, was? Ja, um Gottes Willen. Alles durchsuchen. Ja, der Mörder muss doch im Haus sein. Ich handelte instinktiv, ohne viel zu überlegen, und lief nach oben. Sie müssen wissen, dass ich nie ein großer Held gewesen bin. Deswegen mochte mich der Alte auch nicht. Er hat es gewusst. Ich schlüpfte ins erstbeste Zimmer und beschloss, dort zu bleiben, bis sie den Mörder gefasst hatten. Ich blieb nicht lange allein. Laurila. Du? Hast du ihn gefunden? Nein. Ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass er noch im Haus ist. Was machst du hier eigentlich? Nichts. Gehen wir runter? Vielleicht sollte man erst die restlichen Zimmer untersuchen. Gut. Also, meine Herren, irgendetwas gefunden? Nichts. Ich wette meinen Kopf, dass er nicht mehr hier ist. Um Ihren Kopf wird es Ihnen noch einmal leid tun, Aro. Aber wie auch immer, ich habe sämtliche Türen nach draußen abgeschlossen. Wenn er jetzt noch hinaus will, muss er mich schon um die Schlüssel bitten. Falls er es nicht vorzieht, aus dem Fenster zu steigen. Sagen Sie, Matila, Sie haben doch ein bekannt gutes Gedächtnis. Und bestimmt erinnern Sie sich auch an heute Morgen. Als Sie die Fenster öffnen wollten. Ja. Sehen Sie? Und darum möchte ich Sie bitten, von nun an besonders auf zerbrochene Fensterscheiben zu achten. Zerbrochene Fensterscheiben, verstehen Sie? Ja, Chef. Kommen Sie, mein Herr. Kümmern wir uns um McKinnon. Die Leiche war weg. Hey, was ist das? Das gibt's doch nicht. Und im Zimmer standen 7 versierte Kriminalisten. Sie entschuldigen, wenn ich mich einmal dazu zähle. 7 versierte Kriminalisten und waren sprachlos. Das heißt, Oulainen war es nicht. Er ist verschwunden. Leichen verschwinden nicht. Jedenfalls nicht von selbst. Hier, sehen Sie. Jemand hat das Blut aufgewischt. Was hat das zu bedeuten? Jemand hat die Leiche weggeschafft, während wir das Haus durchsucht haben. Sie sagen es, Talvia. Nehmen Sie sich 3 Männer und durchkämmen Sie das ganze Haus. Jeden Winkel, verstehen Sie? Die anderen bleiben bei mir. Jawohl, Chef. Aro, Laurila, Oulainen, kommen Sie. Ja. Matila. Chef. Stellen Sie sich hierher. Näher. Gut so. Bleiben Sie so stehen. Ich gehe jetzt in die Halle. Wenn Sie hören, dass ich ins Zimmer komme, drehen Sie sich um. Sofort. Verstehen Sie? Ja. Was haben Sie gehört, Martina? Sie sind ins Zimmer gekommen. Ja, gratuliere. Und woran haben Sie das gehört? Die Tür hat geknarrt. Na, wie sag ich immer, Sie haben das Zeug zu einem Sherlock Holmes. Drehen Sie sich jetzt zur anderen Seite. Ja. So. Ja. Komm jetzt durch die andere Tür. Moment. Die führt zur Küche. Richtig. Sie drehen sich wieder um, wenn Sie etwas hören. Ja. Herr Doch! Sie haben nichts gehört. Nein. Herr Kommissar. Ja, Linkola? Das Messer, mit dem McKinnon erstochen wurde. Sehen Sie die Lücke? Der Mörder hat es hier von der Wand genommen. Das bedeutet? Es muss kein vorsätzlicher Mord gewesen sein. Sondern? Also, ich glaube, der Mörder war schon im Haus, als wir hier angekommen sind. Ein Landstreicher vielleicht, der hier untergeschlüpft ist. Ach, ein Landstreicher? Ja, er kann schon Tage oder Wochen lang hier gehaust haben. Mhm. Und als wir gekommen sind, hat er versucht, uns aus dem Weg zu gehen. McKinnon hat ihn zufällig aufgestöbert. Und da bekam er es mit der Angst und hat ihn erstochen. Ja. Eine schöne Theorie, Linkola. Aber falsch. Warum sollte einer nach einer solchen Tat, die übrigens kein Mord, sondern ein Totschlag wäre, nicht wahr? Warum sollte einer nach einer solchen Tat die Leiche wegschaffen? Ja, wie ist es denn mit Ihnen, Matilda? Haben Sie auch eine Theorie? Ja. Und die wäre? Es war Mord. Begründung? McKinnon hatte vor irgendetwas Angst. Woher wissen Sie das? Er hat es mir gesagt. Was hat er Ihnen gesagt? Genau, Martilla. Wenn mir etwas zustoßen sollte... Weiter. Nichts weiter. Nichts weiter? Jemand hat uns gestört. Er wollte mir später mehr erzählen. Da musste der Mörder wissen, dass wir hierher kommen. Genau. Wir müssen herausfinden, wer außer uns davon gewusst hat. Also ich zum Beispiel habe es nach meiner Mutter erzählt. Ach, Ihrer Mutter. Ja. Vielleicht wusste es der Mörder von McKinnon selbst. Wie meinst du das? Nur so. Also wenn ich die Herren bei ihrer Ermittlung stören dürfte, mir scheint die Frage, die Sie so beschäftigt, mit Verlaub sekundär. Vielleicht richten Sie Ihren Scharfsinn einmal auf die Frage nach dem Verbleib der Leiche. Wie steht es denn da mit Ihren Theorien? Wir hatten keine. Natürlich nicht. Dann kamen die anderen zurück. Die Sucherei hätten wir uns sparen können. Und was hätten wir Ihrer Meinung nach tun sollen, O'Lein? Uns draußen umsehen. Im Wald oder in dem Hotel, wohin wir zum Essen gehen. Dass es Sie dahin zieht, kann ich mir vorstellen. Jedenfalls hat er jetzt so viel Vorsprung, dass wir am besten die hiesigen Kollegen einschalten. Warum nicht gleich die Zentrale, Aro? Nein, meine Herren. Hier im Zimmer befinden sich 7 ausgewachsene Kriminalisten. Wenn wir nicht alleine klarkommen, dann... Dann haben wir den Beruf verfehlt. Sie sagen es, Linkola. Trotzdem verstehe ich nicht, wie wir die Sache aufklären sollen, wenn wir im Haus bleiben. Sie verstehen manches nicht, O'Leinen. Aber vielleicht erinnern Sie sich, was der Kollege Martila dankenswerterweise über die Fenster herausgefunden hat. Die Leiche muss noch im Haus sein. Richtig, Linkola. Oder wir haben etwas übersehen. Alle. Vielleicht, weil wir zu uniform denken. Wir haben 7 Hirne, meine Herren. Sollte man jedenfalls annehmen. Ich schlage vor, wir setzen sie alle 7 in Gang. Kommen Sie, Talia. Wir könnten die jungen Kollegen stören. Was hältst du von der Sache, Laurella? Ach, ich weiß nicht. Es gibt keine vernünftige Erklärung. Glaubst du, es gibt hier Geheimgänge oder sowas? Ich glaube nur eins, dass der Mörder ein Verrückter ist. Ein Verrückter? Ja. Wer beseitigt sonst eine Leiche, die längst entdeckt ist? Ein Verrückter. Ja, verdammt. Entschuldige. Sag mal, hast du Angst? Ich bin Polizist. Ja. Achtung, Linkola. Was sagen eure kleinen grauen Zellen? Martilla meint, dass wir es mit einem Verrückten zu tun haben. Gut möglich. Laurella meint, es gibt vielleicht einen Geheimgang. Und du, Linkola, was meinst du? Ich meine dasselbe wie der Chef. Dass der Mörder noch im Haus ist. Und ich sage dir, hier im Haus ist keiner außer uns. Ich wüsste nicht, dass der Chef jemals etwas anderes behauptet hätte. Was will er damit sagen? Meint er... Offensichtlich. Also... Entschuldige, mir ist was eingefallen. Von da an herrschte Misstrauen. Und Angst. Ich sagte schon, dass ich kein mutiger Mensch bin. Aber auch die anderen schlichen nur noch so durchs Haus, als hätte irgendwo ein Sterbender gelegen. Ich verkroch mich auf mein Zimmer. Ich wollte schlafen. Schlafen, aufwachen und sehen, es war alles nur ein dummer Traum. Aber daran war nicht zu denken. Ich musste mich zusammenreißen, nicht um das Bett zu sehen. Dann kam Aro. Störe ich? Nein. Lustige Situation. Jeder verdächtigt jeden. Ich lach mich tot. Okay. Sagen wir idiotisch. Wie ist es? Verdächtigst du mich? Nein. Richtig so. Ich war es wirklich nicht. Und du? Verdächtigst du? Nein. Danke. Obwohl... Was? Ein Mord ist eigentlich ein Kinderspiel. Nochmal, danke. Wie? Ach so. Entschuldige, so war es nie gemeint. Im Ernst. Der Mord war hier nicht das Problem. Das Problem war der Trick mit der Leiche. Trick? Ja, Trick. Moment mal, Aro. Moment. Heißt das, du weißt... Genau. Und wie? Still. Hast du nicht gehört? Ich bin gleich wieder da. Aro verschwand so schnell, dass ich ihm auch dann nicht hätte folgen können, wenn ich gewollt hätte. Ich war wieder allein und beschloss, die Kollegen einzeln durchzugehen und in der Reihenfolge zu ordnen, in der ich sie verdächtigte. Aus der Reihe wurde nichts. Sie waren alle gleich verdächtig. Ich hätte nur sagen können, wer mir als Mörder am liebsten gewesen wäre. Der alte Monkey. Kommissar Monkey, lebenslänglich hinter Gittern. So hätte das Ganze noch ein gutes Ende gehabt. Inzwischen waren 5 Minuten vergangen. Aro war noch nicht zurück. Mach die Lauf, um Gottes Willen, komm mit schnell. Was ist? Aro. Nein. Doch, unten in der Halle, sein Kopf. Ja? Er ist... Nun komm mit. Geh du vor. Nein, du. Du hast ihn gefunden. Nun komm doch endlich. Da. Wo? Er war eben noch da. Ich schwör's. Still, es kommt jemand. Was geht hier vor? Nichts. Was haben Sie, Laurella? Aro. Ja? Laurella? Er ist tot. Die Leiche war eben noch da. Wo war sie? Na, beruhigen Sie sich doch, Mann. Ja, hier an der Wand. Der Kopf... Er sah so aus, als hätte man ihm den Hals umgedreht, wissen Sie? Sie beide haben ihn gefunden? Nein, nur Laurella. Er hat mich geholt. Wo? Oben in meinem Zimmer. Was haben Sie dort gemacht? Geschlafen. So, geschlafen? Ja. Die Leiche verschwand also, während Laurella nach oben ging, um sie zu wecken. Laurella, wie lange ist das her? Ja, ein paar Minuten, 3, 4 vielleicht. Und warum haben Sie ausgerechnet Martila geholt? Weil ich ihm vertraue. Mir vertrauen Sie nicht, Laurella? Aber... Na schön. In unserem Beruf ist es nicht gut, wenn man zu vielen Menschen vertraut. Die meisten sind es nicht wert. Aber Ihrem Vorgesetzten sollten Sie vielleicht doch ein bisschen mehr vertrauen. Meinen Sie nicht auch, Laurella? Jawohl, Chef. Alle Mann in die Halle! Sofort! Ja, Chef. Was ist das denn? Hören Sie zu, meine Herren. Laurella, erzählen Sie. Laurella erzählte noch einmal, wie er Aro gefunden hatte. Ich beobachtete die anderen. Es kam mir vor, als geben sich alle Mühe, unverdächtig auszusehen. Wahrscheinlich dachten sie dasselbe von mir. Das war's. Mehr weiß ich nicht. Verdammte Scheiße. Bleiben Sie beim Thema, Olein. Ja, Chef. Meine Herren, Sie wissen, was das bedeutet. Der Mörder ist noch im Haus. Richtig, Linkola. Und er ist intelligent. Sehr intelligent. Trotzdem kann es... Einer von uns sein. Sie sagen es, O-Leinen. Und darum schlage ich vor, dass wir einmal klären, wo sich jeder von uns in den letzten, na, sagen wir, 15 Minuten aufgehalten hat. Wer beginnt? Sie, O-Leinen. Also, ich war in der Küche. Ich habe eine Patience gelegt. Dabei funktioniert mein Hirn. Haben Sie jemand gesehen? Ja, Linkola. Und Aro? Nein. Lincola? Ich war im Museumszimmer, Chef. Die ganze Zeit? Fast. Fast? Ja, ich war zwischendurch in der Küche. Ich hatte Durst und dann bin der ich... Der Reihe nach, Lincola. Was wollten Sie im Museumszimmer? Mich umsehen, Chef. Und einmal waren Sie dann in der Küche? Nein, zweimal. Entschuldigung, Chef, ich... Hatten Sie wieder Durst? Nein, keine Streichhölzer. Haben Sie jemanden getroffen in der Küche? Ja, Chef. Oh, Leinen. Beide Male? Ja. Was hat er getan? Er hat... er hat eine Passions gelegt. Eine Passions. Ja, ich habe auch Aro getroffen, Chef. Wo? Im Museumszimmer. Er kam aus der Halle. Hinterher ging er nach oben, glaube ich. Haben Sie mit ihm gesprochen? Gesprochen? Nein, Chef. Dann war ich an der Reihe. Ich hatte mir alles zurechtgelegt und war selbst überrascht, wie glatt es mir über die Lippen ging. Ich war auf meinem Zimmer gewesen, hatte nichts gehört und nichts gesehen, bis Laurila mich holen kam. Kein Wort von Aro hatte ich mir vorgenommen. Schließlich war er gestorben, weil er zu viel wusste. Und Aro? Wie? Aro, Matila. Haben Sie Aro gesehen? Mein Gott, sind Sie plötzlich auch noch taub? Ja, ich meine, ja, ich habe ihn gesehen. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja. Er kam zu mir ins Zimmer. Er hatte herausgefunden, wie Mackin ins Leiche verschwunden ist. Es wäre auch das erste Mal gewesen, dass ich vor dem Alten nicht gekniffen hätte. Seit 2 Jahren hatte ich mir vorgenommen, ihm zu sagen, dass ich meinen Dienst quittiere. Aber das ist eine andere Geschichte. Was hat er gesagt? Martila! Ja. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ein Mord ist eigentlich ein Kinderspiel. Der Mord war hier nicht das Problem. Das Problem war der Trick mit der Leiche. Trick? Hat er Trick gesagt? Ja. Er hat gewusst, wie Mackinens Leiche verschwunden ist. Ja, und wie ist sie verschwunden? Das hat er nicht gesagt. Nicht mehr gesagt. Er hat etwas gehört und wollte nachsehen, was es war. Und dann kam Laurila. Wo ist eigentlich Talvia? Talvia, ja. War schon die ganze Zeit nicht hier. Ja. Talvia! Talvia! Hören Sie! Kommen Sie. Wir bleiben besser zusammen. Talvia! Wir gingen von Zimmer zu Zimmer. Lincola voran. Ich hätte ihn erwürgen können. Im letzten Zimmer lag er, ein Messer im Rücken. Genau wie Mackinnon. Der Alte drängte sich an uns vorbei, nahm Talvias Handgelenk und ließ es fallen. Tja, meine Herren. Wir können ihm nicht mehr helfen. Reißen Sie sich zusammen, Martila. Wir gingen aus dem Zimmer. Monkey schloss es ab und steckte den Schlüssel ein. Auf dem Weg nach unten hätte ich mir fast die Zunge abgebissen. Ich habe schon seit der Pubertät eine Neigung zu hysterischen Lachanfällen. Von da an blieben wir zusammen. Es war nicht angenehm, aber jeder wusste, dass es das Sicherste war. Zu allem Überfluss wurde es auch schon wieder dunkel. Dezembertage sind kurz in unseren Breiten. Hör doch endlich auf mit den Karten. Ich krieg langsam Hunger. Hoffentlich taugt das Essen was in dem Hotel. In solchen gottverlassenen Gegenden fehlt nämlich meistens die Konkurrenz. Und wo die Konkurrenz fehlt... Hör auf, ich bitte dich, verdammt ja, nochmal, ich hör jetzt nur, auf! Ich hab aufhören, noch ein Wort, du alleine... Ich wusste nicht, dass es dir so an die Nieren geht. Jetzt weißt du's, verdammt. Ja. Ich verstehe das alles nicht. Das gibt doch keinen Sinn. Und wenn es einen gibt, dann sind wir vielleicht tot, bevor wir sind. Raus, wir müssen hier raus. Es hält Sie niemand, Laurila. Ja. Gehen Sie. Gehen Sie, wenn Sie meinen, dass Sie gehen sollen. Es geht für Sie alle, meine Herren. Nein, ja, es ist schon gut. Entschuldigung. Entschuldigen Sie sich bei Ihren toten Kollegen. Zur Sache, meine Herren. Ich schlage vor, wir einigen uns darauf, dass wir einem aus unserem Kreis die Leitung der Untersuchung übertragen. Derjenige hätte dann natürlich auch das Recht, die anderen zu verhören. Ich schlage Sie vor, Chef. Wir stehen alle unter Verdacht, Linkola. Ich genauso wie Sie. Dann stimmen wir ab. Nein. Bei Abstimmungen spielen Emotionen, persönliche Gefühle eine viel zu große Rolle. Nein, nein, nein. Hier muss das Los entscheiden. Oder die Karten. Die höchste gewinnt. Einverstanden. Wer beginnt? Ich schlage vor, wir ziehen nach dem Alter. Irgendwelche Einwände? Nein? Gut. Dann ziehe ich die erste. Dass ich die höchste Karte zog, hatte gerade noch gefehlt. Ich versuchte, nach der untersten Karte zu schielen. Aber Ouleinen, der alte Kartenfuchs, war auf der Hut. Schließlich nahm ich die oberste. Gratuliere, Matila. Von nun an sind Sie hier der Chef. Hier, meine Pistole, der Schlüssel, Ihre Insignien sozusagen. Ich muss mit Ihnen reden, Chef. Worüber? Persönlich, ich, vielleicht nicht. Gut, gut, gut. Museumszimmer? Ja. Entschuldigen Sie uns einen Augenblick, meine Herren, wir sind gleich zurück. Also, stellen Sie Ihre Fragen, Matilda. Ich habe keine Fragen. Sondern? Ich trete von der Leitung der Untersuchung zurück. Warum? Weil ich der Aufgabe nicht gewachsen bin. Das hätten Sie früher sagen sollen. Ich weiß. Ja, wenn Sie es wissen, warum... Matilda, sagen Sie, was ist eigentlich mit Ihnen los? Ich denke, Sie sind Polizist. Darüber will ich seit 2 Jahren mit Ihnen reden. Worüber? Darüber, dass ich... Dass Sie was, Matilda? Dass ich den Dienst quittiere. Wie bitte? Dass ich den Dienst quittiere. Ich habe nie Polizist werden wollen. Ich tauge nicht dazu. Mein Vater hat es gewollt damals. Ich habe es ihm versprochen, aber ich hätte es nicht tun sollen. Maler wollte ich werden. Künstler, verstehen Sie? Und hören Sie auf, Matilda! Reißen Sie sich doch zusammen! Sie haben... Das Zeug zu einem Sherlock Holmes, ich weiß. Sie haben es mir heute bereits gesagt. Lassen Sie Ihre Witze, Matilda. Und seien Sie froh, dass Sie Ihr Vater nicht hören kann. Er war ein guter Polizist. Es wäre Ihre verdammte Pflicht, Matilda. Ich kann nicht. Verstehen Sie? Ich kann nicht. Sobald wir zurück sind, reiche ich die Kündigung ein. Psychologie hätte mich auch interessiert, oder? Haben Sie mir sonst noch etwas zu sagen? Nein. Gut. Dann tun Sie, was Sie nicht lassen können. Wenn Sie sich unbedingt blamieren wollen. Halt! Bitte? Sagen Sie den Männern draußen, keiner verlässt die Halle. Das gilt auch für Sie, Herr Kommissar. Aber... Habe ich die Leitung der Untersuchung noch oder nicht? Natürlich, solange... Na also! Was ist? Wollen Sie hier Wurzeln schlagen? Ich weiß nicht, was es war. Trotz vielleicht. Vielleicht hatte mich der Alte auch so weit gebracht. Im Nachhinein halte ich es sogar für möglich, dass er es darauf angelegt hat. Jedenfalls ging ich zurück in die Halle und nahm die Pistole und die Schlüssel an mich. Ich nehme an, der Kollege Monkey hat euch schon ins Bild gesetzt. Keiner verlässt die Halle ohne meine ausdrückliche Erlaubnis. Ich bitte zum Verhör, meine Herren. Einzeln! Irgendwelche Fragen? Keine. Sie glotzten mich nur an wie den Mörder persönlich. Ich ging ins Museumszimmer und rief sie der Reihe nach herein. Ouleinen? Zur Stelle, Herr Inspektor. Du redest nur, wenn du gefragt wirst. Sag mal, ist dir nicht gut? Hör zu, Ouleinen. Hier in diesem Haus sind 3 Männer ermordet worden. Kollegen, Ouleinen. Und 2 Dinge stehen fest. Erstens, es war einer von uns. Und zweitens, er ist verrückt. Du kommst aus Oulu? Ja, Ouleinen aus Oulu. Aber das weißt du nicht. Mäkinen war auch aus Oulu. Bekannt. Wir waren Klassenkameraden. Er hat vor 1 Monat geheiratet, nicht? Ja. Kennst du seine Frau? Nein. Nein. Ach, lass doch den Quatsch. Ich weiß zufällig, dass du mit ihr verlobt warst. Eben, jeder weiß das. Ist es nicht, sagen wir, ärgerlich, seine Braut an einen alten Freund zu verlieren? Wahnsinnig ärgerlich. Es soll Fälle gegeben haben, wo Leute darüber verrückt geworden sind und... Zum Mörder wurden? Zum dreifachen Mörder. Richtig. Ich hatte die Verlobung ein paar Monate vorher gelöst, wie du dich vielleicht erinnerst. Mach dir um mein Gedächtnis keine Sorgen, Ugolainen. Kannst gehen. Schick mir Monkey herein. Zu Befehl, Herr Inspektor. Ugolainen? Ja? Mach das Licht an, bevor du rausgehst. Herein. Kommen Sie her. Was ist denn los? Herr Kommissar, in diesem Haus sind drei Männer ermordet worden. Kollegen, Herr Kommissar. Und zwei Dinge stehen fest. Erstens, es war einer von uns. Vielleicht. Ich sagte, es steht fest. Und zweitens, er ist verrückt, Herr Kommissar. Ja. McKinnon war ein guter Polizist, nicht? Einer der besten der ganzen Abteilung. Man war höheren Orts schon auf ihn aufmerksam geworden. Ja. Nicht? Sagen Sie, dieser Fall Karela in den 60er Jahren... Merkwürdig. Finden Sie nicht auch? Was? Dass er aus demselben Haus verschwunden ist. Ja. Ein merkwürdiger Fall. Zufall. Von mir aus auch Zufall. Sie kannten Karela sehr gut? Sehr gut ist übertrieben. Wir kannten uns. Was heißt das? Er war ein paar Wochen mein Vorgesetzter. Bis er dann verschwunden ist. Ja, bis er verschwunden ist. Was wollen Sie? Wer wurde eigentlich sein Nachfolger, Herr Kommissar? Ich. Hören Sie mal. Sie. Und wie war doch noch Ihre Version über Karelas Verschwinden? Er ist nach Amerika. Na, hören Sie zu, Martila. Sie haben noch viel zu lernen, nicht nur was Ihre Verhörtechnik angeht. Ich werde mir die größte Mühe geben, Herr Kommissar. Übrigens, wessen Idee war es eigentlich, hierher zu kommen? Meine. Danke. Sie können gehen. Schicken Sie mir Linkola, bitte. Ja? Du wolltest mich sprechen? Allerdings. Komm doch mal her. Pass auf, Linkola. In diesem Haus. Ach was. Hast du irgendetwas zu erzählen, Linkola? Kommt darauf an, was du hören willst. Alles. Gesetzt den Fall, du hättest deine Leiche verschwinden lassen wollen. Wie hättest du es gemacht? Mit Säure. Säure? Ja. Säure ist schnell und effektiv. Ich kann es dir erklären. Unser Körper hat eine... Auf die Details komme ich noch zurück. Du hättest also Säure verwendet? Ja. Kennst du dich aus mit sowas? Ja. Ja? Ja. Linkola. Ja? Nichts. Linkola, das Aas. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass er etwas wusste. Andererseits hätte ich es schon aus ihm herausprügeln müssen. Kurz davor schickte ich ihn weg. Blieb nur noch Laurila, dem ich das Ganze am wenigsten zutraute. Du siehst mitgenommen aus, Laurila. Das bin ich auch. Angst? Ehrlich gesagt, ja. Auch vor mir? Nein. Das heißt noch am wenigsten. Hör zu, Laurila. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir beide können nicht ausschließen, dass einer von uns beiden der Täter ist. Aber das halten wir beide für am wenigsten wahrscheinlich. Wir sollten zusammenarbeiten, okay? Ja, okay. Gut. Dann sollten wir zusammenlegen, was wir wissen. Weißt du was? Ja. Was? Die Leichen sind nicht mehr im Haus. Wie kommst du darauf? Weißt du, was das ist? Ein Schlüssel. Mhm. Sag bloß. Ja. Die Pension, verstehst du? Die Zimmerschlüssel passen auch in die Haustür. Also kann jeder... Ja. Wir müssen etwas tun. Schnell. Einer von uns muss raus und Hilfe holen. Wer? Ich. Warum du? Ja, alle wissen, dass du einen Schlüssel hast. Dass ich einen habe, das weißt nur du. Naja, und ich. Stimmt. Wo willst du hin? Zum Hotel. Laurila hatte einen Plan. Wenn alles gut ging, konnten die Kollegen eine halbe Stunde später hier sein. Er ging hinaus zu den anderen. 2 Minuten später ging ich ihm nach. Na, Martila? Weitergekommen? Vielleicht. Meine Herren, ich schlage vor, dass wir alle zusammen noch einmal rekapitulieren, was seit unserer Ankunft in diesem Haus geschehen ist. Beziehungsweise, was wir darüber wissen. Glänzende Idee. Nicht, Linkola? An dich hätte ich da übrigens die erste Frage. Wo bist du eigentlich? Moment mal. Sag mal, habt ihr nichts gehört? Was ist los, Lavala? Ja, Schritte. Verteilt euch! Was, verdammt? Wer hat das Licht ausgemacht? Ah! Ah! Licht von hier da! Was war denn? Ich seh nicht mehr! Was? Alle Mann in die Halle! Ja. Sofort! Ah! Sind Sie das, Martila? Ja. Natürlich. Was geht hier vor? Vielleicht kümmert sich einer um den Lichtschalter! Schon passiert, Chef! Was war das für ein Schrei? Gute Frage, Martila. Da hat irgendjemand dran rumgefingert. Was halten Sie davon, Martila? Ich weiß nicht. Ach, Sie wissen nicht. Nein, die Stimme. Ich glaube, es war Linkola. Linkola, richtig. Vielleicht ist Ihnen sogar schon aufgefallen, dass er verschwunden ist. Verschwunden wie Laurila. Sie wissen nicht zufällig, wo Laurila ist, Martila. Nein. Sie? Allerdings. Sagen Sie, Martila, haben Sie eigentlich schon irgendeine Idee, wie der Mörder die Leichen aus dem Haus geschafft hat? Nein. Dann will ich Ihnen einen Tipp geben. Die Schlüssel zu den Zimmern oben passen auch in die Haustür. Was sagen Sie dazu? Nichts. Also Sie haben es nicht zufällig gewusst? Nein. Dann sehen Sie zu, dass Sie noch kündigen können, bevor ich für das Ende Ihrer Karriere sorge, Sie Idiot. Wissen Sie, dass Sie der Einzige sind, der es nicht gewusst hat? O-Leine zum Beispiel hat es bemerkt, als Meg Ihnen gerade 10 Minuten verschwunden war. Ja, zufällig, Chef. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Eben. Sie sind auch keine Leuchter, aber Sie tun etwas. Schön. Beschäftigen wir uns mit dem Augenblick, als das Licht ausging. Was hätten Sie da gemacht, wenn Sie der Mörder gewesen wären, Martila? Ich weiß nicht. Wären Sie nicht geflohen? Vielleicht. Doch, ja. Hören ja. Sie? Ich auch, Martila. Ich hätte sogar noch mehr getan. Ich hätte mir einen Helfer gesucht. Denn, nicht wahr, Martila, wann fällt schon einmal im richtigen Augenblick der Strom aus? Einen Helfer also, der naiv genug ist... Was ist, Martila? Ist sie nicht gut? Ich habe ihm vertraut. Heilige Einfalt. Ich habe ihm vertraut. Ja, das sagten Sie bereits. Geben Sie mir die Schlüssel und die Waffe. Ja. Bitte. O-Leinen, was schlagen Sie vor? Wir gehen zum Hotel. Hier können wir nichts mehr tun. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wenn Sie nichts dagegen haben, sehen wir uns noch einmal das obere Stockwerk an. Martila, Sie bleiben so lange hier. Ja. Halt! Stehen bleiben! Erst wollte ich davonlaufen. Dann fiel mir ein, dass ich keinen Schlüssel mehr hatte. Ich musste nach oben. Mein Gott. Keine drei Schritte von der Treppe lag Oulainen. Ich musste über ihn steigen, wenn ich an meinen Zimmerschlüssel wollte. Am Ende des Flurs lag, merkwürdig verrenkt, auch Monkey. Martina! Er stand auf der Treppe und lächelte, wie ich noch nie einen Menschen hatte lächeln sehen. Er spielte mit seiner Pistole. Wenn Sie noch einen Augenblick Zeit hätten, würde ich gern mit Ihnen reden. Nun, sind Sie der Lösung unseres Rätsels auf der Spur? Na, so schwer kann es ja nun nicht mehr sein, nicht wahr? Ich war wie hypnotisiert. Monkey setzte sich zu mir und legte lächelnd die Pistole auf den Tisch. Sie sagen ja gar nichts, Martilla. Darf ich Ihr Schweigen so verstehen, dass Sie noch irgendwelche Zweifel haben? Nein. Schön. Dann tun Sie mir doch bitte den Gefallen und erzählen Sie mir, wie sich alles abgespielt hat. Meinen Sie, dass ich Ihnen viel Neues erzählen kann? Nein, ich möchte es nur noch einmal hören. Und Ihnen habe ich immer besonders gern zugehört. Nun, Martina, hat es Ihnen die Sprache verschlagen? Ja, das kann ich verstehen. Trotzdem würde ich an Ihrer Stelle reden. Ich? Ja? Ich würde Sie gerne etwas fragen. Bitte? Wann haben Sie Ihren Namen geändert? Warum wollen Sie das wissen? Warum wollen Sie nicht antworten? Wenn es Sie so sehr interessiert. Irgendwann in den 60er Jahren. Und wie hießen Sie früher? Was zum Teufel? Nicht Karela? Wie? Ach so! Karela! Karela! Martina, Sie sind ein Genie! Karela! Oh Gott, oh Gott! Mein früherer Name war Mangström. Mangström, verstehen Sie? Ich habe ihn in Monkey geändert, weil ich es für an der Zeit hielt. Schon meine Eltern konnten kaum noch Schwedisch, geschweige denn. Aber lassen wir das. Wissen Sie eigentlich, warum ausgerechnet Sie übrig geblieben sind, Martina? Nein? Weil Sie so blöd sind. So abgrundtief blöd. Vielleicht doch nicht so blöd, wie Sie denken, Kommissar Monkey. Lassen Sie doch den Unsinn, Martina. Nehmen Sie die Pistole runter. Bleiben Sie sitzen. Hören Sie. Sie sollen sitzen bleiben! Geben Sie die Waffe her, Martina, sie ist geladen. Noch einen Schritt und ich schieße! Hören Sie, Martina, ich... Nicht! Martina! Martina! Sie Idiot! Das Telefon. Bitte, wo ist das Telefon? Sie stehen davor. habe keine Münzen. Können Sie mir... Moment, was sind denn das für... Was sind denn das für... Hey, hallo, Sie! Das ist eine geschlossene Gesellschaft. Martina! Er hat's doch noch rausgekriegt. Was habe ich gesagt? Bravo, Martina! Zeremonie protokollär! Da. Wo ist der Chef? Martina. Der Chef, Linkola? Der Chef? Der Chef! Das, meine Damen und Herren, war das Kriminalhörspiel »Mord ist ein Kinderspiel« von Tauno Iliruusi, aus dem Finnischen übersetzt von Anu Pökkönen-Stohner und Friedbert Stohner. Es sprachen Martila, Matthias Ponier, Manki, Hans Korte, Talvia, Manfred Schmidt, Mäkinen, Rüdiger Bahr, Aro, Hans Stetter, Laurila, Thomas Holzmann, Linkola, Michael Habeck, O-Leinen, Felix von Manteuffel, der Anwalt Hans-Günther Martens. Technische Realisation Peter Kramper und Renate Schlichthörlein. Die Regie hatte Oswald Döbke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 1983.